Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht, eine Themennacht, und das Thema heißt: Ein Tier hat mein Leben zerstört. Ist euch so etwas passiert? Es kann ein Hund gewesen sein, der euch vielleicht sehr schwer verletzt hat. Es kann auch eine Zecke gewesen sein, die eine Gehirnhautentzündung ausgelöst hat, oder ein Reh, das vor ein Auto gelaufen ist, oder auch ein Raubtier, wo auch immer passiert. Also, wenn ihr mit mir über dieses Thema reden wollt, ein Tier hat mein Leben zerstört, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erste Anruferin ist die Nadine, und Nadine ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nadine. Was ist geschehen? Hallo. Was ist passiert bei dir? Ja, also ich war bei einer Freundin und habe mit ihrem Hund gekabbelt, weil der gerne spielt. Ja. Und er hat mich dann so aus heiterem Himmel angefallen und richtig zugebissen. Was für ein Hund war das? Was für eine? Ein Boxer. Ein Boxer. War der ausgewachsen oder eher noch klein? Er war noch groß. Er war groß. Und was hat er genau gemacht mit dir, bei dir? Ja, in die Beine gebissen, in die Arme und wollte dann ins Gesicht rein. Und hat das geschafft, ins Gesicht zu beißen? Nein, Gott sei Dank nicht, weil mein Freund halt da war und ihn dann rechtzeitig verprügelt hat, damit meine Freundin ihn dann wegbringt, und man hat mich dann weggebracht. Kanntest du diesen Hund vorher? Ja. So gut oder nur eher oberflächlich? Er war eigentlich immer so, dass er nie gebissen hat und er war ein ganz lieber. Und das passierte dann aus heiterem Himmel. Ihr habt miteinander gespielt und plötzlich von jetzt auf die andere Sekunde hat er angefangen zu beißen. Ja. Für dich gar nicht nachvollziehbar, was da passiert ist in dem Hund, dass du ihn irgendwie irritiert hast oder irgendwas passiert ist? Nein. Wie schwer warst du verletzt? Ja, also ich musste 2,5 Wochen im Krankenhaus bleiben, weil die halt nähen mussten und halt konnte ich nicht laufen und meine Arme nicht bewegen. Wie lange liegt das jetzt zurück? 8 Wochen. Wie geht, na gut, das ist noch nicht so sehr lange. Wenn man so heftig zerbissen worden ist, wie geht es dir im Moment? Ich habe tierische Angst vor den Hunden, die größer sind als ich bald. Ja, und jeder, der einen Hund hat, muss seinen Hund einsperren. Die Frage war, wie es dir im Moment geht, so körperlich. Körperlich geht's, aber ich traue mich halt nicht alleine raus. Also die Panik ist so groß, dass du gar nicht alleine einkaufen gehen magst oder spazieren gehen willst oder sowas. Ja, mein Freund muss halt immer bei mir sein. Und er leidet ja auch drunter, weil beruflich und dann mich noch, das ist ja auch blöd, wenn ich nicht alleine einkaufen gehen kann. Oder also, halt. Das ist ein richtig einschneidendes Schockerlebnis gewesen, was da bei dir passiert ist. Ja. Die Sendung heißt "Ein Tier hat mein Leben zerstört". Im Moment auf jeden Fall dein aktuell normales Leben ist sehr durcheinander und sehr kaputt, kann man sagen, ne? Durch den Vorfall. Lass uns nochmal zurückkommen darauf, als es passierte. Wohin hat er zuerst gebissen? In die Arme oder in die Beine? In die Beine. Das sind doch wahrscheinlich irre Schmerzen, ne? Wenn so ein Boxer, das war ein sehr starkes Tier, reinbeißt. Ja, aber ich hatte auf einmal so eine Angst und habe dann auch nicht mehr die Schmerzen gespürt, gar nichts mehr. Ich habe nur noch gedacht, weg hier, weg hier. Hast du dich gewehrt? Hast du den Hund irgendwie versucht wegzudrücken? Ja, ich habe es versucht und dann ist ja meine Freundin gewesen. Eben, und hat die ihn denn nicht versucht zurückzuhalten oder hat er nicht reagiert auf ihre Rufe? Er hat überhaupt nicht reagiert, gar nichts. Sie hat alles versucht, sie hat ihn mit Essen gelockt, sie hat alles gemacht. Und dann hat sie mich halt weggezogen und wollte halt nur, dass ich weg bin. Und mein Freund hat ihn dann ins Nebenzimmer gebracht, so halb tot wie er war, weil mein Freund mit dem Besenstiel auf ihn losgegangen ist. Da ist auch noch von Glück zu sagen, dass dein Freund nicht auch noch zerbissen worden ist. Ne? Ja. Was ist denn heute mit dem Hund? Was ist mit dem Hund geschehen? Der wurde vom Richter aus eingeschläfert. Und was sagt deine Freundin zu diesem Vorfall? Es tut ihr natürlich wahnsinnig leid. Sie bereut es und sie weiß halt nicht, wie sie mit mir umgehen soll. Aber sie kann ja direkt auch nichts dafür, ne? Wenn der Hund vorher immer friedlich war. konnte sie das ja auch nicht einschätzen. Machst du ihr irgendwelche Vorwürfe? Nein, überhaupt nicht. Ich habe zu ihr gesagt, du kannst dafür nichts. Wir wussten es nicht, er war immer lieb und auf einmal so eine Änderung. Wir wissen heute noch nicht, warum, wieso, weshalb. Gibt es jetzt irgendwelche Versicherungen, die dir zumindest finanziell so ein bisschen was wieder gut machen? Ihre Versicherung zahlt jetzt, sodass ich wenigstens noch meine Miete zahlen kann und einkaufen kann. Und ich hoffe ja, dass ich bald meinen Beruf wieder aufnehmen kann. Was bist du für Beruf? Ich bin Moderatorin. Moderatorin? Eine Kollegin. Wo bist du Moderatorin? Bei einer Datingline. Bei einer Datingline. Also eine Teilkollegin. Ja. Üble Geschichte. Dann hoffe ich nur, dass du ganz auf die Beine wieder kommst und vor allen Dingen seelisch auch wieder ein bisschen stabiler wirst, damit du nicht Angst vor allen Hunden hast, denn alle Hunde sind ja nun nicht so, weiß Gott nicht. Aber wenn man sowas erlebt hat, kann ich verstehen, dass man erstmal Horror hat, vor allem Vierbeinern. Ne? Ja, es ist nun mal schlimm, aber mein Freund unterstützt mich und... Das ist schön so. Ich bin auch froh, dass es ihn gibt. Das ist toll. Liebe Nadine, alles Gute und gute Besserung. Okay. Tschüss. Tschüss. Ein Tier hat mein Leben zerstört. Das ist unser Thema heute Nacht. Wenn ihr von einem Tier in irgendeiner Weise übel zugerichtet worden seid, ruft mich an, erzählt es mir. 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Stefan ist dran. Stefan ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Stefan. Ja, mein Thema ist auch, ein Tier hat mein Leben zerstört. Ja, was ist passiert bei dir? Ja, und zwar, ich habe mit Raubtieren gearbeitet, beruflich, ich war Raubtiertrainer. In einem Zirkus? In einem Zirkus, ja. Ja. Ich war in Italien und auch in Frankreich, also viel im Ausland im Engagement. Und mir ist halt vor 2 Jahren ein Unfall passiert. Da hat mich einer von den Tigern angegriffen, aus dem Hinterhalt. Also die Tiere sollten raus aus dem Käfig. Und einer ist halt umgedreht, ist nicht ganz in den Tunnel rein und hat mich von hinten in den Nacken gepackt. Von einem Tiger angesprungen zu werden und gebissen zu werden. Ja. Beschreib das Gefühl mal, die Sekunde, als der dich angefangen, der ist doch auf dich raufgesprungen wahrscheinlich, ne? Ja, er ist von hinten auf mich raufgesprungen und in der Sekunde, mir war vollkommen klar, dass es ein Unfall war, also dass der Tiger mir im Nacken hängt. Ein Tiger ist ja auch wahnsinnig schwer, ne? Ja, also der war ungefähr 150 Kilo. Bricht man da sofort zusammen? Ich bin sofort auf dem Boden, ich bin dann auch sofort ohnmächtig geworden. Hat er dich in den Nacken gebissen? Richtig in den Nacken reingebissen. Wow. Also wie es halt in der Natur auch ist, die töten ja durch Nackenbiss. Und ich habe den halt richtig im Nacken hängen gehabt. Du hast diesen Biss gar nicht mehr gespürt? Weil doch, du... ich habe nur noch einen tierischen Schmerz gespürt. Und dann war es auch schon schwarz vor Augen. So, den Rest haben die anderen Leute dann erzählt. Was ist da passiert? Ich habe andere Leute nur noch erzählt. Ja. Ich bin auch erst im Krankenhaus aufgewacht. Also du lagst dann da, der Tiger hatte dich im Nacken gebissen, gepackt. Ja, und dann hat er mich durch den Käfig gezogen, weil die Leute auch nicht sofort rein sind. Die mussten ja auch erstmal die Situation erkennen. Und dann ist es ja auch wieder die Sache, wer hat dann den Mut, da reinzugehen. Genau. Und die weitere Frage, was macht man dann, wenn man, wie beruhigt man so einen Tiger? Wer hat was gemacht? Im Prinzip kann man nur noch mit dem Stock draufgehen. Wer hat dann was gemacht? Also da war dann... einer von den Requisiteuren, nicht mal mein Partner, der eigentlich als Hintermann da war. Also eigentlich jeder Domteur hat einen Hintermann, der am Käfig steht und der auch im Notfall eingreift. Meistens sind es Verwandte oder so. Ja. Und der hat nicht bei dir eingegriffen? Nein. Aus Feigheit? Aus Feigheit, ja. Na, ein toller Partner. Ja, das habe ich dann auch erst im Nachhinein gewusst. Also ist jemand reingegangen, der eigentlich gar nicht reingehen sollte, durfte? Nee, ein Requisiteur, der eigentlich zum Auf- und Abbau von dem Käfig da war. Sehr mutig. Ja. Und was hat der gemacht? Ja, der hat den Tiger dann mit einer Fanggabel, also die, das sind so, musst du dir vorstellen, wie ein Stiel, der unten wie ein Dreieck auseinander geht. Ja, habe ich im Fernsehen schon mal gesehen. Ja, und mit so einer Fanggabel hat er dann halt den Tiger von mir wegge... Ich könnte mir vorstellen, dass ein Tiger in dem Moment auch sehr aufgeregt ist. Und, ja, natürlich, ne? Und natürlich. Wahrscheinlich war das lebensgefährlich für diesen Mann, was der gemacht hat. Das war lebensgefährlich. Also er hat praktisch sein Leben riskiert, um mich zu retten. Er hat mit dieser Fanggabel diesen Tiger von dir weggezogen quasi? Nee, er hat mit der Fanggabel den Tiger erstmal wieder, den nehme ich an, ich habe das auch nur im Nachhinein gar nicht mehr so richtig rekonstruieren können. Ja. Ich nehme an, dass er erst mit der Stielseite eine gehauen hat und dann mit der Fanggabel dann auf den Boden gedrückt hat, bis er sich beruhigt hat. Den geht dann ja auch langsam die Luft aus. Ja, und dann hat irgendjemand dich rausgeholt? Ja, dann haben die erste Hilfe geleistet Und währenddessen stand der Requisiteur immer noch da und hat den Tiger runtergedrückt. Ich weiß es nicht genau, ob der Tiger da schon raus war oder ob es, wie es genau dann im Käfig war. Ich weiß dann halt nur, dass dann die Sanitäter kamen. Und das habe ich auch alles gar nicht mitgekriegt. Das ist ja auch alles später erst erzählt worden. Wie dramatisch. Wie unglaublich dramatisch. Ja. Du bist dann im Krankenhaus irgendwann aufgewacht. Wie lange warst du bewusstlos? Bewusstlos war ich 2 Tage. Welche Verletzungen hattest du? Ja, also erstmal das Nacken. Ich kann meinen Nacken jetzt noch nicht mal bewegen. Wann war das eigentlich? Steif. Wann war eigentlich dieser Unfall? Vor zwei Jahren. Und ja, der Nacken ist steif. Der Tiger hat auch noch, also in der Zeit, mir ins Gesicht gebissen. Wie er mich dann halt umgedreht hat oder wie ich mich umgedreht hat, ich weiß es nicht genau. Mein rechtes Auge hängt ein bisschen tiefer. Ich habe ein Stück aus dem Oberschenkel verloren. Also hat er rausgebissen direkt und halt Bisswunden am Arm. Also kann man sagen, dass du letztendlich in diesem Unglück noch großes Glück gehabt hast? Im Prinzip schon, Domian. Ja? Nur mein Beruf ist weg. Ich bin halt entstellt, auf gut Deutsch gesagt. Ich werde nie wieder vor Publikum auftreten können, weil es gehört ja auch ein gewisses Aussehen dazu. Ja klar, ja klar. Wie lange hast du überhaupt gebraucht im Krankenhaus, bis man dich so einigermaßen wieder hergerichtet hatte? Also ich war erstmal 4,5 Wochen in Italien, in Rom im Krankenhaus. Und dann war es eine Sache auch mit den Krankenkassen. Ich war zu der Zeit nicht krankenversichert. Bin dann nach Deutschland geflogen worden und hier weiter behandelt. Ich habe auch einen riesen Schuldenberg deswegen, durch die ganzen Krankenhauskosten und Arztkosten im Nachhinein. Und der Beruf ist weg. Der Beruf ist weg. Ich mache jetzt zwar wieder was für einen Zirkus, aber halt Tourneeplanung, also im Bürobereich. Also diese Wiederherstellung hat wahrscheinlich Monate gedauert, ne? Bist du wieder einigermaßen? Also bis es einigermaßen war, kann man sagen, ist es heute noch nicht gut. Ist heute noch nicht gut. Zum Beispiel am Auge, das ist bis heute nicht richtig abgeheilt. Wie lange hattest du vorher eigentlich schon als Dompteur mit Tigern gearbeitet? Also davor, ich habe mit meinem 18. Lebensjahr angefangen. Also 16 Jahre habe ich gearbeitet als Dompteur. Ja. Ich habe schon als kleines Kind habe ich Bauernhoftiere vorgeführt, Ziegen, Hunde. Und die ja noch harmlos sind? Ja. Ja. Hattest du jemals Angst vor Tigern oder vor Raubtieren? Ich hatte noch nie Angst vor Tieren. Dieser Tiger, der dich angefangen hat, wie gut kanntest du den? Ich hatte den, also diese ganze Gruppe, so wie sie war, hatte ich 5 Jahre gehabt. 5 Jahre, das heißt, da ist ja doch ein enges Verhältnis dann, ne? Ja, im Prinzip schon. Ich habe die Tiger also vom 6. Lebensmonat gehabt, bis er halt dann, ja, bis er 5,5 war. Du bist ein Fachmann und hast wahrscheinlich auch ganz viel darüber nachgedacht und mit Kollegen auch darüber gesprochen. Was ist genau in dem Tier vorgegangen, dass es dich angegriffen hat? Ja, ich kann es mir nicht erklären. Solche Unfälle passieren immer wieder. Man kann eigentlich auch, ich mache mir selber auch Vorwürfe, es ist im Prinzip meine Schuld. Inwiefern? Ich hätte abwarten müssen, bis die Tür zum Tunnel zu ist und dann erst mich umdrehen müssen und zum Publikum mein Kompliment machen. Ach so. Ach, das Ganze hat sogar vor Publikum stattgefunden? Das hat vor Publikum stattgefunden. Ach, ich dachte, das wäre eine Probe gewesen. Nein, das war direkt in der Vorstellung. Vor Publikum. Direkt in der Vorstellung. Da war ja wahrscheinlich auch Riesenpanik dann in dem Zirkuszelt, ne? Das denke ich mir mal, ja. Also es war damals auch richtig groß in der italienischen Presse, im Fernsehen und so weiter. Man hat mich dann hier nochmal in Deutschland besucht, vom italienischen Fernsehen aus. Aber ist das nicht eine Grundregel, die man eigentlich fast schon absolut verinnerlicht hat als Dompteur, dass die erst rausgehen und dass das Gitter erst runter ist, bevor man sich rumdreht? Normal schon. Nur, wie gesagt, jeder hat mal einen schlechten Tag. Natürlich, ja. Oder man fühlt sich irgendwann auch so sicher, Es ist immer mehr Routine. War dieser Tiger denn eigentlich schon irgendwie ein bisschen schwieriges Tier? Oder Eigentlich überhaupt nicht. Aber es ist sowieso so, dass die, in Anführungsstrichen, liebsten Tiere in der Manege, vor denen muss man eigentlich am meisten Angst haben, weil man das Tier als ein ruhiges Tier sieht und auch empfindet. Und dass dieses Tier, dass man nicht so diesen Respekt mehr hat, als wenn ein Tier von vornherein etwas wilder ist, dann passt man das auch mehr auf. Weißt du, ich verstehe dennoch nicht, was in dem Tier dann vorgeht, dass es das tut. Das kannst du letztendlich auch nicht erklären. Ne? Du kannst die Vorsichtsmaßnahmen erklären. Ich hätte das und das tun müssen. Ja. Aber warum er das nun gemacht hat, das weiß man nicht. Nein, das kann ich mir auch nicht erklären. Also wie gesagt, ein Tiger ist ja halt ein Tier und das sind halt die Instinkte. und ich weiß es partout nicht. Ich meine, es ist klar, ich kann mir es nur allerhöchstens so erklären, dass es eine Rangstreitigkeit von ihm aus war. Mhm, dass er zeigen wollte, ich bin der Chef. Mhm. Aber hätte er dich nicht eigentlich auch mit einem Biss töten können? Er hätte, ja. Nur er ist ein zugeborener Tiger und die haben ja, ein Tiger, ein Raubtier wird ja von den Müttern das Jagen beigebracht. Mhm. Und dieser Instinkt ist zwar da, aber sie haben es nie so gelernt auszuführen. Und ein paar Zentimeter daneben, dann wäre meine Halsschlagader getroffen gewesen. Ich denke mal, dann wäre es das gewesen. Oder wenn er dir nicht vorne ins Gesicht gebissen hätte, sondern in den Hals, dann wäre es auch vorbei gewesen. Ja. Hast du danach nochmal... Ja, er hat mich ja erst im Nacken gehabt und dann erst im Gesicht. Ja, so habe ich es auch verstanden. Ja. Hast du danach nochmal Kontakt mit Tigern gehabt, mit Raubtieren? Ja, jetzt für den Zirkus, den ich jetzt arbeite. Also ich sehe die Tiere da. Mhm. Also es sind nicht die Tiere von damals. Mhm. Aber ich sehe da Raubtiere und... Angst? Nein. Nein. Ich habe keine Angst davor, weil im Prinzip, es war meine Schuld, so ein Unfall kann immer passieren. Mhm. Und ich habe auch keine Angst vor anderen Tieren. Oder also du würdest das schon abbuchen, und das ist nun mal das Berufsrisiko eines Dompteurs. Ja. Das würde ich schon so sagen. Ja. Obwohl es natürlich, wie gesagt, es hat mein Leben wirklich zerstört. Ja. Was genau machst du jetzt in dem Zirkus, in dem du jetzt arbeitest? Ich mache Tourneeplanung und halt verschiedene Bürotätigkeiten. Also nicht mehr in der Manege? Nein. Ich sag ja, ich bin meinem Aussehen jetzt, also ich bin entstellt. Ich kann, so wird mich kein Mensch vor Publikum lassen. Und ich würde auch so nicht vor Publikum treten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Also das war wirklich genau zu unserem Thema, ne? Eigentlich hat mein Leben zerstört. Dennoch hast du überlebt und dann sollte man immer noch das Gute sehen, das Positive sehen. Du kannst laufen, du bist nicht gelähmt und es hätte vielleicht alles noch viel schlimmer kommen können. Ja, aber ich meine, die Schulden alleine, die ich habe durch diese, durch diese ganzen Behandlungen und so, ist es im Prinzip, als wenn man gegen Windmühlen kämpft. Wie viele Schulden hast du? Ungefähr alles in allem 300.000 Mark an Krankenhauskosten. Dann, dass ich diese ganze Zeit kein Geld verdient habe. Ich musste praktisch von ein paar Rücklagen leben und ich hatte damals ein Haus gehabt, hier in Deutschland. Ich war ja nur im Sommer dann halt bei den Zirkusunternehmen. Mhm. Ich hatte hier ein Haus gehabt, das ist weg. Mhm. Also das hat richtig eine richtig große Erschütterung in deinem Leben dargestellt. Ja, ich wünsche dir, dass du gesundheitlich dich vielleicht nur ein bisschen mehr stabilisierst, sofern das möglich ist. Ja, danke. Und vor allen Dingen, dass du weiterhin auf jeden Fall arbeiten kannst, dass du Kohle verdienst. Ja. Alles Gute von Herzen, Stefan. Ich danke dir. Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt haben wir Andreas und Andreas ist 20. Guten Morgen. Hallo. Hallo Andreas. Ja, hi Domian. Ein Tier hat mein Leben zerstört. Deins? Ja, auf jeden Fall. Inwiefern? Also nicht nur meins, sondern auch noch von zwei anderen Personen. Eine Person gibt's leider nicht mehr. Die andere Person leidet an denselben Problemen wie ich. Und zwar, es war so, es war letzten Jahres im Winter und wir sind morgens so gegen 3 aus der Disco zurückgefahren, auf der Bundesstraße durch den Wald und ist uns ein Reh vor das Auto gesprungen und die Straße war etwas nass gewesen. Dadurch, dass das Reh mit uns zusammengestoßen ist, muss unser Fahrer einen relativen Schock bekommen haben, hat dadurch auf die Bremse getreten. Wir haben uns gedreht und sind die Böschung runtergefallen. Hatte der Fahrer Alkohol getrunken? Zwischenfrage. Das also vor unseren Augen eigentlich nicht. Mhm. Vielleicht, wenn er irgendwo sich versteckt hat und dann, ich hoffe es nicht, weil das fände ich dann ziemlich fies von ihm im Nachhinein. Ja, auf jeden Fall ist das Auto dann in etwas in Flammen aufgegangen. Zum Anfang, der Kotflügel war ziemlich kaputt. In Flammen aufgegangen? Genau, also zuerst hat es erstmal nur vorne im Kotflügel gebrannt und war halt auch ziemlich demoliert. Ich war der Beifahrer und hinten mein Kumpel Thorsten. Der, ich muss dazu sagen, das Auto ist ein Dreitürer. Hinten gab es keine Türen mehr. Ja. Und jetzt geht's weiter. Und zwar, ich war dann etwas bewusst, also habe das nicht so ganz registriert. Auf jeden Fall ist der Fahrer dann ausgestiegen, hat sich selber befreien können, ist dann auf meine Seite rübergekommen, hat meine Tür noch aufbekommen, hat es geschafft, mich rauszuziehen. Also er musste erstmal meinen Gurt aufmachen. Und dann... Währenddessen brannte das Auto, das muss man sich vorstellen. Ja. Also und was weiß ich mit... Jetzt noch ein bisschen, also wenn ich jetzt wieder dran denke, dann bin ich ziemlich stark aufgeregt. Also, Verständlicherweise, Andreas. Und der Freund Thorsten, der hinten saß, wurde dann nicht mehr gerettet. Der konnte nicht mehr gerettet werden. Der ist in dem Auto verbrannt. Genau. Ihr beide wart aber nicht sehr verletzt, körperlich. Also ich schon. Also bei mir war es halt so, dadurch, dass der Kotflügel eingedrückt war, hat sich halt ein Bein gebrochen und ziemliche Kopfverletzung. Ja. Hat dann auch Platzwunden am Kopf, eine Gehirnerschütterung gehabt. Ihr habt das aber bewusst, ihr beiden, also du und der Fahrer, habt das alles bewusst mitbekommen. Ihr habt dann quasi gesehen, wie euer Freund verbrannt ist. Genau, also sag ich mal so ein Schock, in der Schocksituation. Wie lange wart ihr denn alleine mit diesem brennenden Auto? Wann kam Hilfe? Ganz allein, die ganze Zeit. Es war nachts, also das ist in der hessischen Rhön. Hm. Und bis da mal ein Auto vorbeikommt. Weißt du, wie lange, oder kannst du sagen, wie lange ihr alleine wart? Also mir kam es ewig vor. Also ich fand es so grausam, wo der Thorsten dann da drin lag. Und wir konnten gar nichts machen. Und ich konnte mich kaum bewegen. Ich habe zwar probiert, da noch mitzuhelfen, aber ich konnte mich ja selber kaum bewegen durch mein Bein. Es hat so geschmerzt. Mhm. Und dann... Du lagst ein paar Meter entfernt irgendwie auf der Erde? Genau, also ich wurde... Also bei mir war es so, er hat mir rausgeholfen. Dann hat er mich gestützt, hat mich erstmal ein bisschen weggetragen. Und warum konnte der Fahrer, der war ja offensichtlich nicht verletzt, ne? Genau, Der hatte keine Brüche oder so etwas? Nee, der hat jetzt also nur Blauflecken. Ich weiß auch nicht, wer das geschafft hat. Der musste, also wir haben ziemlich viel Glück dann noch gehabt, dass wir überhaupt bewusst waren. Warum konnte der den anderen nicht auch noch rausziehen? Und zwar dadurch, dass der sehr auch auf der Seite demoliert war. Mhm. Es ist halt auch ein bisschen schwierig, aber in einem Freitürer erstmal den Beifahrersitz überhaupt umzuklappen. Also daran lag es, wenn das ein Viertürer gewesen wäre, wäre es einfacher. Dann wäre es bestimmt auch einfacher gewesen. Und irgendwann kam dann mal ein Rettungswagen oder die Polizei. Genau, es war dann halt schon alles zu spät gewesen. Mhm. Und ich bin dann halt noch da geblieben, lag da die ganze Zeit auf dem Boden. Und bis zum nächsten Telefonzelle muss es etwa ein paar Kilometer gewesen sein. Der Fahrer hieß Markus, heißt Markus, und er ist dann halt noch zur Telefonzelle gelaufen, hat dann die Feuerwehr angerufen. Ach so. Also ihr hattet kein Handy dabei? Nein, also wir haben schon, aber ich weiß nicht, also meins habe ich nachts aus, wenn ich in die Disco fahre, weil wenn es geklaut wird, dann können die Leute ja telefonieren, so viel wie sie wollen. Und so Beifahrerin gibt es ja nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Gibst du dem Fahrer irgendwie die Schuld? Nee, keinerweise. Also ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte. Das kann jedem passieren. Das ist so ein klassischer. Wenn da ein Reh vors Auto läuft, mit einem Schock und tritt auf die Bremse. Du hast gerade so gesagt, du weißt nicht mit dem Alkohol. Ich vermute mal, dass man mit Sicherheit auch eine Blutprobe von ihm genommen hat und das ist sicherlich geklärt. Ne? Das wüsstest du, bin ich sicher, wenn er... Also wenn höchstens 1, 2, 4, aber ich denke mal, er ist auch bestimmt übermüdet gewesen. Welches Verhältnis hattest du damals zu dem Fahrer? War das ein Freund von dir oder einfach nur? Also wir waren so die besten Kumpels. Wir die haben besten Kumpels. Eigentlich alles miteinander. Wir kannten uns schon vom Kindergarten aus in der Grundschule. Jetzt hast du und ihr beide ja zusammen etwas ganz, ganz Grausames erlebt. Ihr habt gesehen, wie euer Freund verbrannt ist. Ja, also bei mir war es jetzt so gewesen, dass ich dann die erste Zeit, das konnte ich überhaupt nicht verkraften. Mhm. Und dann hat mich mein Arzt hat mich erstmal eine psychiatrische Behandlung gegeben. Mhm. Warst du in einer Klinik? Warst du genau. Ja. Mhm. Ich bin ambulant behandelt worden. Ah, ja. Weil ich wollte halt gerne auch möglichst weiterhin Kontakt mit anderen Menschen haben, um nicht so in so einen Tiefpunkt zu fallen, sodass ich dann total durchdrehe. Ja, du hast gesagt, voriges Jahr im Winter. Wann genau war das? In welchem Monat im Jahre 2000? Das war im Februar. Februar. Am 18.02. Also ein gutes Jahr ist es jetzt her alles. Genau. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu dem Fahrer? Seid ihr immer noch gute Freunde? Also wir sind noch sehr gute Freunde. Redet ihr auch über dieses Unglück? Wir probieren es zu vermeiden, aber es geht leider nicht ganz. Denn dadurch, dass der Thorsten fehlt halt irgendwie. Mhm. Wie lange bist du eigentlich, Andreas, so aus deinem ganz normalen Leben rausgerissen worden durch diesen Schock? Bis heute? Immer noch. Also ich bin dann, also erstmal nach der Behandlung wollte ich mir dann auch Gedanken über meine Zukunft machen. Dann wollte ich auch erstmal alles hinter mich bringen oder hinter mir lassen. Und dann bin ich nach dem Abitur habe ich mit meinen Eltern besprochen, dass ich gerne wegziehen möchte aus der Heimat. Du hast voriges Jahr nach dem Unglück noch Abitur gemacht. Genau, das war dann im August. Das ist aber erstaunlich, dass du das geschafft hast. Es war ziemlich schwer, also ich muss jetzt sagen, es ist nicht gut ausgefallen. Ja, aber immerhin, immerhin. Ich habe nach 4 bestanden, Bestanden ist bestanden. Was machst du heute? Ich bin dann hier nach Köln gezogen und ich mache eine Ausbildung in einem Holzgewerbe als großen Außenhandelskaufmann. Und das kriegst du so alles auf die Reihe, so den normalen Tagesablauf, den Alltag und so? Ich sag mal so, es geht. Mhm. Ich habe, also die Leute, die ich jetzt hier kennengelernt habe, die wissen zum größten Teil gar nichts von meinem vorigen Leben. Mhm. Die wissen von dem Problem gar nichts. Mhm. Denn also ich möchte es auch, also ich hab's, hier habe ich jetzt zwei wieder sehr gute Leute kennengelernt und denen vertraue ich auch eigentlich alles an. Mhm. Und das ist so ein Neustart hier gewesen. Genau, also es war, die ersten 2 Monate waren hier auch ziemlich schwer, denn ich kannte niemanden. Mhm. Und ich musste eigentlich wieder von Grund auf alles aufbauen. Mhm. Und ich bin froh, dass die Leute hier so offen sind in Köln gegenüber neuen Menschen und deswegen. Andreas, ich habe noch eine Frage nochmal zurück zu dem Unfall. Es gab dann ja wahrscheinlich einen sehr heftigen Aufprall, ne, als das Tier mit dem Auto zusammenstieß. Mhm. Ist das Tier auf die Motorhaube? Das ist, oder ist es in die Scheibe reingeschlagen worden? Also wir sind auf der rechten Spur gewesen, ist ja klar. Mhm. Und dann ist das Tier von links angekommen. Mhm. Und es ist direkt, ist eigentlich so mehr in die Fahrerseite, so vorne in die Stoßstange, ist dann etwas an die Scheibe, ist aber dann auch gleich plötzlich wieder weggeflogen, dadurch, dass wir uns auch gedreht haben. Du hast das Tier nicht mehr wahrgenommen hinterher? Ich habe das gar nicht registriert. Ich habe nur diesen Knall, diesen Aufprall registriert, wie wir uns gedreht haben und dann die Böschung. Und dann selber hundertprozentig kann ich das auch nicht mehr wiedergeben. Ich würde dir gerne anbieten, Andreas, dass du noch mal ein paar Worte jetzt mit meiner Psychologin dich unterhältst, mit der Anna. Ja. Sehr nette Frau. Mhm. Leg mal auf und die Anna ruft dich gleich wieder an. Okay. Und von Herzen weiterhin ja alles Gute für den weiteren Start und die Entwicklung in Köln. Ja, ich wünsche dir auch noch weiterhin viel Spaß bei der Sendung. Dankeschön. Alles Gute. Mach's gut, danke. Tschüss. Tschüss. Marion, 69 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Marion. Guten Morgen. Es war eine Zecke, die mich fast unter die Erde gebracht hat. Eine Zecke? Ja. Wo hast du sie dir eingefangen? Im Garten. In deinem Garten? Ja, vor der Tür. Wo wohnst du? In Süddeutschland oder eher? In Lindau. In Lindau. Am Bodensee? Ja. Am Bodensee. Hast du sie direkt gemerkt? Erzähl mal, wie... Nein. Ich bin dann wohl krank geworden. Ich hatte Lymphdrüsen, die ganzen Lymphbahnen waren geschwellt und ich wurde immer... geschwollen und ich wurde immer schwacher und immer Fieber, leichtes Fieber und so. Ja. War dann neu im Krankenhaus und die haben dann Lymphadenopathie, also Lymphknotenentzündung, was weiß ich, diagnostiziert. Und das ist der typische Anfang bei Borreliose. So nennt man das, ne? Wenn ein, ja, und dann habe ich Missempfindungen gekriegt im selben Jahr, neuen Beinen, als ob die Beine ganz dick wären oder als ob ich Sand in den Schuhen hätte oder als ob es am Rücken juckt und so Sachen. Also das waren die Anfänge der Gehirnhautentzündung? Nee, das war ja keine FSME, war ja Borreliose. Ah. Ich dachte, daraus folgte dann eine Gehirnhautentzündung. Nein. Ja, ich habe eine Entzündung im Gehirn, im Nervenwasser. Mhm. Erzähl mal weiter. Ja, und ein Jahr später begann dann eine Lähmung im Bein. Mhm. Und dann bin ich von einem Arzt zum anderen und es hieß immer Multiple Sklerose. Das ist aber auch hart dann, wenn man eine Diagnose bekommt, die gar nichts damit zu tun hat, was hinterher dann... Ja, 11 Jahre lang. 11 Jahre lang? Und ich war kurz vorm Selbstmord, da hat der 11. Neurologe die richtige Diagnose gemacht und dann brauchte ich den Bungee-Sprung ohne Seil nicht mehr zu machen. Nach 11 Jahren die richtige... Ja, das ist aber sehr häufig bei dieser Erkrankung. Die ist, der Erreger, der ist erst 1982 entdeckt worden und ich hatte 85 schon... War ich kontaminiert. Nun kennt man ja diese Geschichten, Zecken, die beißen sich irgendwie in die Haare irgendwo fest. Ja. Ne? Und die muss man dann irgendwie rausholen. Da gibt's ja, die merkt man ja nicht. Nee, aber wenn man das sieht. Ja, dann muss man sie wegtun. So, am besten vom Arzt. Ja, du hast es nicht gemerkt. Was ist denn mit der Zecke passiert? Ist die irgendwann dann doch mal alleine abgefallen? Ja, oder? Ja. Ja. 11 Jahre hast du dich rumgeschlagen. Mit ja, heute noch. Wenn die Nein, mit der Ungewissheit, meine ich. besteht, dann ist die kaum mehr zu behandeln. Wenn man von der Zecke angesteckt wird, und man wird sofort mit Antibiotika behandelt, dann ist das total zu beheben. Mhm. Aber wenn das sich so lange hinzieht, und das ist bei sehr, sehr vielen. Was sind denn im Moment deine Beschwerden, die du hast? Ja, ich bin also, kann schon 12 Jahre meinen Beruf nicht mehr ausüben. Was warst du vom Beruf? Journalistin. Journalistin. Und ich hatte dann auch Wortfindungsstörungen, wenn ich dann irgendwas schrieb. Ich schrieb aber, denke ich, was heißt das denn? Aber muss das nicht und heißen? Oder, also keinerlei Zusammenhang mehr. Totale Konzentrationsstörungen. Mhm. Ist das heute auch noch so mit den Wortfindungsstörungen? Nein, das habe ich nicht mehr. Aber ich habe dann die schlimmste Zeit bei der Borreliose ist immer die Nacht. Mhm. Und da bin ich bin auch jetzt immer am Rumlaufen, weil nachts die Schmerzen kommen. Und das war damals so extrem, als ob man mir mit Zangen so das Fleisch aus dem Oberschenkel reißt oder als ob die Beine und die Arme im Schraubstock so ganz irrsinnig gequält würden. Habe ich das richtig verstanden, dass du diese Krankheit nie loswerden wirst? Nee, die Folgen nicht. Die Folgen wirst du nie loswerden? Diese Entzündung im Nervensystem, die werde ich wohl nicht loswerden. Und von dieser Entzündung rühren die jetzigen Beschwerden, dass die Oberschenkel, die Beine also sehr schwach sind, wenn ich die Treppe rauflaufe. Ich habe immer sehr viel Sport getrieben. Dann gehe ich ja wie so eine asthmatische 100-Jährige. Und rennen kann ich überhaupt nicht, da würde ich sofort hinfallen. Als man damals diagnostizierte, was es denn nun wirklich ist, was wurde da medizinisch, medikamentös getan? Antibiotika. Ich habe 84 Infusionen bekommen von je 2 Gramm eines Antibiotikums. Das muss man sich ja vorstellen. 11 Jahre falsch behandelt. 11 Jahre ungewiss. Ja, das ist auch noch kontraindiziert. Das Cortison darf man nicht bekommen. Ja. Cortison dämpft ja die Abwehr. Man muss ja die Abwehr stärken bei einem Bakterium. Und du musstest dich ja dann auch irgendwie innerlich arrangieren oder beschäftigen mit einer sehr schweren Krankheit, die du eventuell haben könntest, nämlich MS. Ja, da habe ich mir aber nur gedacht, jeder sagt, wieso gerade ich? Und ich habe gedacht, wieso gerade ich nicht? Wieso immer die anderen? Da hatte ich kein Problem mit. Ich habe mir gedacht, Goethe und Schiller sind auch schon tot. Ja. Aber diese Quälerei, wie ich sie jetzt habe und viele andere auch, ich bin in der Selbsthilfegruppe. Inzwischen haben wir in Deutschland so ungefähr 30 Selbsthilfegruppen. Gibt es. Und da sehe ich die anderen Schicksale und dann bin ich auch offiziell telefonisch Ansprechpartner zur Beratung. Ja. Und da kriege ich auch noch schlimmere Schicksale mit. Vor allem eben auch viele Leute, die es nicht so gut packen wie ich. So konnte ich sehr gut recherchieren und das, was mir geholfen hat, ich bekam also von der Selbsthilfegruppe Literatur geschickt, Fotokopien und Buchtitel und so. Da habe ich einen ganz kleinen Bericht gelesen. An der Uni Graz hat einer im Reagenzglas einen Arzt ausprobiert, wie die Viecher am besten kaputt gehen. Dem habe ich geschrieben und der war 7 Jahre krank. Und hat mir dann die Therapie empfohlen, die sehr ungewöhnlich ist. Der war selbst erkrankt, oder wie? Ja. Durch einen Zeckenbiss? Ja. Ach so. Ja, die Ärzte, die selber Borreliose haben, das sind in dem Fall die Besten. Ja, verständlicherweise. Jetzt muss man sich das mal vor... 8 Monate Antibiotika geschluckt und jetzt zurzeit schlucke ich sie wieder, weil da immer noch sich einige Bakterien verkapseln und dann irgendwann wieder rauskommen und sich dann munter vermehren. Wenn man sich das vorstellt, wegen eines so kleinen Tierchens, ne, eine solche Katastrophe wurde ausgelöst. Ja, das wurde ausgelöst durch die Unterlassung der Ärzte, ne? Hätten die mir Antibiotika gegeben. Und ich lebe hier so sozusagen im Sozialen aus, weil ich eben ab Abend mein Haus nicht mehr verlassen kann. Warum? Weil dann die Schmerzen kommen, weil ich dann rumlaufen muss und früher habe ich schon geschrien wie ein Tier, da kriegte ich noch solche Krämpfe in den Beinen. Nun bist du wahrscheinlich durch deine jahrelange Beschäftigung mit dem Thema eine absolute Fachfrau, was Zecken angeht. Jetzt, die Sommerzeit naht, die Leute reisen wieder in den Süden. Süddeutschland ist wohl eher betroffen, soweit. Mittlerweile überall. Mit FSME, aber das hatte ich ja nicht. Das ist ja ein Virus und gegen Viren kann man impfen. Ja, überhaupt, was ist deiner Meinung nach, wie soll man mit Zecken umgehen, wenn man merkt, dass man eine sich gefangen hat? Sofort zum Arzt. Nicht irgendwie mit der Hand irgendwas rumzubbeln? Nein, überhaupt nicht drangehen. Die Erreger hat die Zecke im Mäulchen und im Darm. Und wenn man da dran geht, dann bringt man die eventuell dazu, dass sie kotzen muss. Und dann hat man die Bakterien drin. Und man muss das mit dem Skalpell ganz leicht rausmachen. Hast du jetzt noch, du bist 69 Jahre alt, habe ich gerade gesagt, hast du jetzt noch eine Hoffnung, dass sich der Zustand doch noch mal ein bisschen verbessern könnte? Oder hast du dich... Hoffnung habe ich immer noch, allein mir fehlt der Glaube. Ja. aber du bist doch eine sehr paurige Frau, merke ich, ne? Sonst wärst du wahrscheinlich schon eher eingeknickt. Ja, so schnell passiert das nicht. Aber der Hauptgrund, warum ich auch anrufe, wenn also Leute hören, die in derselben schlimmen Lage sind, mhm, und die wollen einen Rat haben oder eine Ärzteliste oder was, mhm, weiß ich, Hilfestellung, mhm, die können mich jederzeit anrufen. Gerne. Wenn da nachher jemand anruft, könnt ihr meine Nummer weitergeben. Machen wir auf jeden Fall sehr gerne, Marion. Ich danke dir für deinen Anruf. Und man braucht da keine panische Angst vorzuhaben vor den Zecken. Erstens ist nicht jede Zecke infiziert und, mhm, zweitens müssen die Gene ja dazu sagen, mhm, dass man die Krankheit, mhm, kriegt. Und meine haben gebrüllt, ja, komm. Dennoch sollte man natürlich vorsichtig sein und auf jeden Fall, wie du gerade auch sagtest, zum Arzt gehen, wenn es passiert ist. Sofort, ne? Zum Arzt. Sofort, ja. Mhm. Alles Gute, liebe Maja. Ja. Auf Wiederhören, schöne Grüße. Schöne Grüße zum Bodensee. Tschüss. 1.35 Uhr und 40 Sekunden, unsere kleine Pause. Uhr 36, 20 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Heute Nacht heißt unser Thema, ein Tier hat mein Leben zerstört. Wenn euch so etwas widerfahren ist, wenn ein Tier euch übel zugerichtet, übel zugesetzt hat, dann ruft mich an, erzählt es mir, wenn ihr mögt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Fabian ist dran, Fabian ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Abend. Hallo Fabian. Mein Problem ist, ich war vor zwei Jahren ungefähr, war ich mit meinen Eltern in Indien gewesen. Ja. Und da konnte man halt so Touristenattraktionen machen, also konnte man mit einem Elefant reiten. Mhm. Und ja, das wollte ich halt machen. Mhm. Und wollte halt auf den draufsteigen und da ist irgendwie durchgegangen und hat mich mit dem Kopf zur Seite geschlagen. Das war halt auf so einem Marktplatz gewesen, da waren noch so kleine Hütten gewesen. Du saßt alleine auf dem Elefant? Nee, noch gar nicht. Noch gar nicht. Also das kann man zu zweit nur machen, konnte man. Das wollte ich mit meinem Bruder machen. Mhm. Und auf jeden Fall wollte ich halt drauf. Mhm. Der hat mich mit dem Kopf zur Seite gestoßen. Mhm. Und da bin ich halt im Kopf, hat ein bisschen Schwung hat er schon gegeben. Mhm. Und war mit dem Kopf gegen die Wand und war halt direkt weggetreten. Mhm. Also, ja, und war dann halt dadurch den Vorfall 2 Monate lang im Koma gelegen. In Indien? In Indien, ja. Also meine Schwester und meine Bruder, die sind nach Hause schon, weil die mussten halt anderen, mhm, Sachen nachgehen. Mhm. Mein Vater und meine Mutter sind halt da geblieben. Du lagst im Koma, wie schwer warst du verletzt? Also das hat halt ein paar Verletzungen im Hirn gegeben, im Kopf. Mhm. Also so, dass ich mich halt an manche Sachen nicht mehr erinnern kann, mhm, die kurze Zeit vorher waren. Mhm. Da lagst du 2 Monate in Indien im Krankenhaus im Koma, ja, und bist dann wieder aufgewacht. Wie, ja, wie ging es dir dann, als du aufgewacht bist? Also danach war ich halt immer noch ziemlich fertig, mhm, und konnte halt 2-3 Wochen lang konnte ich überhaupt nicht aufstehen. Hattest du, war der Kopf auch gebrochen? Gab es Ja, also der war eine kleine Platzwunde gewesen, mhm, auch. Platzwunde, mhm. Ja. Schädelbasisbruch, sowas nicht. Nein, nein. Mhm. Aber es hat halt irgendwas da ein bisschen schwer verletzt, angegriffen und dadurch, mhm, habe ich halt jetzt Probleme mit. Wie lange hast du dann noch im Krankenhaus gelegen in Indien? Dann habe ich noch 3-4 Wochen ungefähr da gelegen. Auch alleine dann, ohne dass deine Angehörigen... Ja doch, mein Vater und meine Mutter, die sind da geblieben. Die sind die ganze Zeit dann da. Zeit da, mhm, ja. Ja. Die ganzen 2 Monate. Also und dann habe ich noch 4 Wochen ungefähr Krankenhaus gelegen, bis ich halt erstmal wieder, mhm, aufstehen konnte und richtig klaren Gedanken fassen konnte. Und nun hat man ja so seine Vorurteile und denkt, oh Gott, wenn einem so etwas in fernsten Ländern passiert, da möchte man nicht im Krankenhaus liegen. Ja, ja. Wie war denn die Situation ja, indischen Krankenhaus? Also es ging eigentlich noch. Also, mhm, so wie ich es mir jetzt vorgestellt hätte, war, mhm, es nicht. Also es war eigentlich noch, war schon runtergekommen, aber... Ich bin einmal in einem brasilianischen Krankenhaus behandelt worden, mitten in Brasilien. Ja, das da war, würde man, glaube ich, hier kein Tier verarzten. So. Da habe ich ja damals gedacht, oh Gott, wenn du jetzt was Schlimmes hättest, also hat man natürlich Angst. Es gibt natürlich auch da tolle Krankenhäuser, aber da muss man auch richtig Geld hinblättern. Ja, klar. Das hat der Elefant angerichtet, weil der Elefant zu sehr mit dem Kopf geschlackert hat und hat dich dann an die Seite geschmissen, an die Wand geschleudert. Hat der Elefant hat das wahrscheinlich nicht aus böser Absicht getan, oder? Nee, das nicht. Also ich wollte nur draufsteigen eigentlich. Und da ist der dir irgendwie durchgegangen und, und ich selbst konnte mich halt nur noch daran erinnern, dass ich halt da drauf wollte. Und ab da ist alles weg. Alles schwarz. Nur sind 2 Jahre vergangen seitdem, sagst du. Wie denkst du so heute über diese Reise? Denkst du manchmal, Mann, wäre ich da bloß nicht dahin gefahren? Und ja, eigentlich jede 10 Minuten, wenn ich es nicht direkt wieder vergesse. Bist du, wie ist es heute? Wie ist heute der Zustand deines Kopfes, auch so der Gedanken? Bist du wieder so richtig fit oder vergisst du manchmal Sachen? Ja, also fit kann man auf keinen Fall sagen. Ich vergesse halt schon ziemlich häufig Sachen und habe auch so ziemlich oft Schädel drum. Laute Musik kann ich zum Beispiel. Also alles noch Nachwirkungen? Ja, ja. Sagen denn die Ärzte, bist du noch in ärztlicher Betreuung, Behandlung? Ja, irgendwie? Schon. Ja. Und was nicht mehr so oft, damals war es schon regelmäßiger, jetzt ist es alle 2. Ja, und was machen die Ärzte im Moment noch mit dir? Was kann man da machen? Ja, halt Sehtests auch, ob sich da irgendwas beeinträchtigt hat. Kriegst du auch Medikamente noch? Nicht mehr so stark, also nicht mehr so oft jetzt wie damals. Aber immerhin kriegst du noch was. Ja. Besteht denn die Hoffnung, dass du wieder so ganz normal sein wirst wie vorher, so ganz gesund und fit? Also ganz normal wahrscheinlich nicht. Also ein paar, also ein bisschen werde ich das wohl schon noch merken, aber... Ärgerst du dich, dass du dahin gefahren bist? Ja, schon eigentlich. Aber so damals, wie schlimm ist es halt jetzt nicht mehr. Damals war es schon extrem. Das muss ja auch dann für deine Angehörigen eine Katastrophe gewesen sein, ne? Ja. Die waren ja dabei und dann im fremden Land und dann sowas Schlimmes. Das muss schon ziemlich dramatisch gewesen sein dann. Du hast so lange im Koma gelegen. Haben die Ärzte denn auch um dein Leben gebankt? Schon, ja. Aber es ging halt dann nach, ich glaube, einem Monat oder so, war halt eigentlich schon klar, dass ich schon wieder aufwache. Am Anfang war es halt eher noch fragwürdig. Ja. Wenn du heute so im Fernsehen Elefanten siehst, sieht man ja manchmal bei so Tierfilmen, wenn man so rumzappt durch die Kanäle. Was geht da in dir vor? Ja, dann muss ich halt immer wieder daran denken. Ist das auch verbunden mit einem Hass gegenüber dieser Tierart? Also Elefanten mag ich überhaupt nicht mehr. Die kann ich überhaupt nicht mehr leiden. Hast du seitdem nochmal so real einen Elefanten gesehen im Zoo? Das vermeide ich alles. Ich gehe in keinen Zoo mehr. Kein Zirkus, wo es Elefanten gibt? Kein Zirkus halt, weil mich das immer wieder daran erinnert. Also auch ein ganz einschneidendes Erlebnis für dein Leben, dieser schwere Unfall, ne? Ja. Verursacht durch ein Tier, durch einen Elefant, ja. Ich meine, da denkt man ja auch nicht dran, dass sowas passiert. Überhaupt nicht. Man denkt, dass das die zahmsten Tiere überhaupt sind, ne? Wo 1000 Touristen sich draufsetzen. Ja, deswegen, ja. Aber es kann eben immer wieder passieren, ne? Ja. Ich wünsche dir, dass du wieder richtig, richtig gesund wirst, Fabian. Okay. Von Herzen alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Iris, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Iris. Na? Zuallererst, bevor ich anfange, dein Elch steht falsch. Mensch, ich hab's gerade gesehen. Ja. Das müssen wir jetzt mal herrichten. Das macht uns ja alle ganz, ganz durcheinander, ne? Der darf ja nicht hier so stehen. Der muss genau hier vor dem Free Call stehen, ne? Ja, genau. So richtig? Sonst versteht man das ja nicht. Genau. Und so kann man sich gar nicht konzentrieren aufs Gespräch. Genau. So, sonst ist alles in Ordnung, ne? Ja, doch, sieht gut aus. Gut. Also jetzt zur Sache. Ja, also ich kann mich jetzt nicht so ganz einreihen in meine Vorgänger. Mir hat kein Tier das Leben zerstört oder so. Aber ich werde durch Insekten, ist mein ganzes Leben eigentlich mehr oder weniger eingeschränkt. Durch Insekten? Ja, also besonders wenn es warm ist oder also wenn es Sommer ist oder wenn ich im Urlaub bin. Inwiefern? Seit ich auf der Welt bin, das könnte meine Mutter bezeugen, habe ich eine unerklärbare Phobie gegenüber Insekten aller Art. Phobie oder Anziehungs? Nee, ich hasse die. Du hast Insekten? Ich hasse die abgrundtief und ich kann es mir nicht erklären. Welche Art von Insekten? Alle. Alle. Also die Ameise, die Käfer, der Käfer, die Mücke. Schon mal, also Gefahrengrad Nummer 3. Das ist schon schlimm genug. Das ist schon schlimm genug. Was ist, also 3 ist, welcher Gefahrengrad ist der schlimmste? 1 oder 3? Ja, 3 ist schon schlimm. 3 ist die schlimmere, ah ja. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot, der Käfer. Was ist denn das jetzt die Kakerlake, wenn man das jetzt als übergroßen Käfer sehen würde? Ameisen habe ich gerade aufgezählt, Mücken, Bienen, so kleine süße Bienen, so mit so einem Pelz. Ja, unheimlich süß, also zum Knutschen. Findest du überhaupt nicht süß? Nee, also das ist auch so komisch, wie es jetzt auch alles klingt und so. Wenn ich erstmal konfrontiert bin mit einem solchen Tier, da setzt mein Hirn praktisch aus. Da bin ich hysterisch und kann nicht mehr. Was bedeutet das? Du kannst im Prinzip gar nicht über eine, jetzt im Frühling, über eine schöne Blumenwiese gehen. Nee. Weil da wimmelt es ja nur vor. Ein Schmetterling, den findest du auch schon. Ehrlich? Es gibt also kein Kleingetier, was du, also dieses Insektengetier, was irgendwas, was du nett findest. Nee. Einen süßen kleinen Marienkäfer. Oh, hau ab. Du hast einen regelrechten Hass und Ekel da. Ja, und das ist so komisch, weil ich bin echt ein Tierliebhaber. Also so gut wie alle Tiere, die finde ich super. Also ich habe auch Haustiere und ich würde gerne noch viel mehr haben. Aber mit Insekten, ich kann mir das auch nicht erklären, weil allein die Vorstellung, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das Lebewesen sind oder dass... Wenn mir jemand sagt, das tut dir doch nichts, das Viech, das verstehe ich, glaube ich nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass die böse sind. Erklär uns das doch noch mal ein bisschen näher. Also wir können uns alle vorstellen, dass man irgendwie vielleicht eine ganz bestimmte Insektenart eklig findet. Der eine findet Spinnen ekelhaft, der andere, weiß ich jetzt, Sekten oder irgendwas. Was genau geht in dir vor, wenn du in die Nähe von jeglicher Art von Insekten kommst? Was passiert dann? Kriegst du Ausschlag, kriegst du Panik, kriegst du Atemnot oder was ist los? Ja gut, also so einfach ist es nicht zu erklären, weil es kommt auch noch auf das Insekt jetzt an. Wenn man jetzt von Kakerlaken, was so mein absoluter Albtraum ist, wo ich schlimme Erlebnisse auch schon hatte und wenn ich jetzt weiß, hier ist eine Kakerlake im Zimmer oder so und ich sehe die vielleicht auch noch, oder ich sehe sie nicht und weiß nur, dass sie in dem Zimmer ist, dann stelle ich mich im Normalfall in die Mitte des Zimmers, verschränke meine Arme und schreist. Nee, nicht mal. Ich bin dann wie paralysiert. Also ich starre das Tier dann an. Da sagt, also sagt mein Umfeld auch immer, jetzt dann guck doch nicht hin. So, das geht nicht. Ich muss ja wissen, wo das ist. Ich muss ja aufpassen, dass es nicht zu mir kommt. Aber Iris, wie kannst du denn überhaupt den ganzen Sommer über normal leben? Gar nicht. Wie lebst du im Sommer? Nur im Keller oder in nee, bloß nicht im Keller. Stimmt, im Keller geht's auch nicht. In einem zuen, ganz sterilen Raum, oder wie? Nee, also es ist so, dadurch, dass ich diese seltsame Beziehung zu Insekten habe, habe ich einen ziemlich guten psychologischen Einblick in diese Tiere. Also meine ich jedenfalls. Ich kann mir ziemlich gut einschätzen, wo die sich aufhalten, wann es möglich ist, dass so ein Tier jetzt kommt oder hier in irgendeiner Gegend ist und wo nicht. Ja, aber es sind doch überall welche jetzt im Moment. Selbst also hier in der Stadt wimmelt es, wenn es warm ist, vor kleinen Fliegen und Mücken und... Ja gut, also wie gesagt, wenn es eine Fliege ist, ich kann eine Fliege auch auf dem Arm oder so, wenn die auf meinen Arm kommt oder so. Das geht, da bin ich so wie die normalen Leute. Wenn ich jetzt die Fliege aber mir angucken muss, so ganz nah, und diese riesen Augen sehe oder so, wird mir ganz anders. Das habe ich auch nie gehört, sowas. Ja, das ist also wirklich, es ist seit drei Jahren, also vor drei Jahren ist ein schlimmes, hatte ich ein schlimmes Erlebnis noch und seitdem wird es immer schlimmer. Also, was war das für ein Erlebnis? Da war ich in Ägypten und im Hotelzimmer und ich hatte kurz die Tür aufgemacht, weil ich da draußen irgendwas gehört hatte und dann habe ich die Tür wieder zugemacht und dann sah ich da auf einmal irgendwas fliegen und denke, oh, was ist das, spring auf von meinem Bett. Und sah das nicht mehr und dann guckte ich in den Spiegel und sah, wie eine daumengroße Kakerlake mir hinten in den Ausschnitt vom Kleid reinkrabbelte, so richtig wie die gerade so. Das ist also natürlich für jemanden wie dich eine Megakatastrophe. Ne? Ja, ich hatte zufällig einen Tag vorher meinen Freund, der dabei war, das erzählt, dass ich diese Phobie hatte und der war Gott sei Dank da, der war zwar am Schlafen, aber hat dann wohl von Schreien und so mit, ich weiß nicht mehr, was ich dann gemacht habe. Ich weiß nur noch, dass ich dann wie lange später, weiß ich nicht, also nur noch in Unterhose auf dem Hotelgang stand und geschrien und geheult habe und drinnen hörte ich irgendein Poltern, also hatte mein Freund versucht, das Tier irgendwie umzubringen. Also ein richtiges Gedächtnis, ja, Blackout. Also, ja gut, ich weiß wohl noch, dass der mir eine geknallt hat, dass damit welches Tier. Aber dann kannst du doch nicht nach Ägypten fahren, Mensch, wenn du sowas hast. Oder ich war zum Beispiel letztes Jahr in Zypern. Da hatte ich dann in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, auch nochmal zwei von den Tieren. Du sollst überhaupt nicht mehr im Sommer wegfahren. Du fährst im Winter nach Lappland. Da war ich jetzt kürzlich. Da gibt es keine Insekten und gar nichts. Ja, aber ich mag, das ist es ja gerade, ich mag die Sonne, ich mag den Strand, ich bin, also es ist nicht so, dass mein Leben zerstört ist, ja, wie dein Thema ist. Aber es ist richtig, es ist einfach verkompliziert dadurch. Es ist fürchterlich kompliziert. Mhm. Also meine Familie, mein Umfeld oder so, die wissen das alle, die einen lachen mich ein bisschen aus, aber die meisten kriegen langsam mit, hör mal, du musst zum Psychiater, sagen die. Musst du? Ich weiß es, also ich denke mir mal, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass diese Konfrontationstherapie oder so, ich weiß es nicht. Also wenn ich da schon hingehe und ich weiß, dass mir dann der Psychiater irgendwie ein Aquarium mit so Viechern da zeigt oder so, dann... Also du hast dich schon informiert, das höre ich schon. Nee, ich habe das gehört. So geht das, ja, genau so funktioniert das auch. Ja, möchtest du vielleicht in der Tat noch ein paar Worte mit meiner Psychologin reden? Ehrlich gesagt, deswegen hatte ich eigentlich angerufen. Okay, gut, das ist natürlich eine Sache, die wir gerne machen. Mhm. Magst du denn, was ich gerade noch fragen wollte, zu den Bienen? Die Bienen magst du auch nicht. Magst du den Honig? Ich mag Honig, ja. Honig magst du. Da vergisst du dann, dass das... Ja gut, wenn auf dem Etikett jetzt eine reale Biene abgezeichnet ist halt so und die muss ich mir angucken. Dann wieder nicht. Es ist eigentlich nur der Anblick und der Gedanke daran, an diese Tiere. Besonders wenn ich so an die Käfer denke, die da unten diese Streifen haben, so. Weißt du, so unterhalb, am Bauch, so. Die sind dann da so diese Rillen da, so. Oh. Also. Oder diese Fühler. Jetzt muss die Psychologin ran. Meine Anna muss jetzt ran. Die Psychologin, meine Psychologin heute Nacht. Mhm. Du legst bitte auf und du wirst angerufen von uns. Ja, super, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Thorsten, 19 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Thorsten. Hallo Demian. Domian heiße ich, nicht Domian. Domian, tut mir leid, tut mir leid. Macht nichts. Ja. Ein Tier. Ein Tier, eine Kuh. Eine Kuh. Eigentlich sehr harmlos. Ja, so harmlos. Aber wenn man mal näheren Kontakt mit diesem Tier hatte, dann... Das glaube ich schon nicht. So harmlos. Erzähl, was ist passiert? Also, meine Eltern haben hobbymäßig einen Bauernhof mit ein paar Kühen, Kälbchen und einem Bullen. Ja. Und dann habe ich meinen Eltern halt, ebenso wie man das so macht, auf dem Bauernhof geholfen. Habe den Tieren das Heu halt eben in den Futterstall gebracht, ein Gestell aus Stahl. Und dann fiel mich auf einmal diese Kuh an. Das ist eigentlich die Kuh, die wir schon sehr, sehr lange haben. Das war unsere erste Kuh, die hat schon gemolken, als ich ganz klein war. Ja, also die Kuh, nicht der Bulle. Die Kuh, der Bulle, der ist absolut harmlos. Der hat bis jetzt noch keinen was getan. Weil es gibt ganz, ganz schlimme Sachen, die durch Bullen passieren. Ne? Das weiß ich, das habe ich schon mal öfters im Fernsehen gesehen. Ja. Das wäre noch schlimmer gewesen. Ja, also die Kuh. Die Kuh. Die Kuh war es. Erzähl, was genau passiert ist. Also ich habe halt eben den Tieren das Futter dahin gebracht. Und dann fiel mich auf einmal diese Kuh an. Wie fällt eine Kuh an? Was macht die? Ja, die kommt auf einen zugelaufen, nimmt einen auf den Kopf und schleudert einen quer durch die Gegend. Und dann also die hat sie dich auf die Hörner genommen. Ja, zum Glück haben unsere Tiere keine Hörner. Eure Tiere haben keine Hörner? Nein, die werden, wenn sie klein sind, kriegen sie die Hörner weggemacht und die Kuh, die haben wir halt eben bekommen, da war sie schon was älter. Dennoch, die haben wir nur. Die abgeschnitten mit einem heißen Draht. Ja, dennoch haben die einen wuchtigen Kopf und die hatte ich auf den Kopf. Das ist das Problem. Und hat dich weggeschleudert? Die haben mich weggeschleudert und immer wieder auf mich drauf. Hat die auch auf dich rauf getrampelt? Ja, das war das Schlimmste. Die hat mich halt eben durch die Gegend geschleudert, dann ist über mich drüber gelaufen. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen nervös und halt eben das ist halt die Erinnerung kommt wieder hoch. Ja, das kann man denkt immer so, Kühe, die sind irgendwie so ein bisschen tumpe Tiere, ruhig und brav. Ne? Und die, ja, das war halt eben, wenn ich das so sagen darf, eine sehr trottelige Kuh. Ja, in der Regel sind die auch relativ trottelig. Ja. Ne? So, jetzt hat die Kuh auf dich eingetreten, hatte dich hin und her geschleudert. Wie lange hast du das auch ertragen müssen, bis jemand gekommen ist, sodass du dich selbst befreien konntest? Ich habe geschrien. Ja. Wie ein Bescheuerter. Da kam unsere Mieter und da war ich schon bewusstlos. Ja. Und die haben das sehr, sehr falsch gemacht. Die haben zuerst meine Eltern angerufen, anstatt den Krankenwagen. Ja. Und daraufhin haben meine Eltern die verklagt. Fahrlässige Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Wie, die haben gar nicht versucht, die Kuh wegzudrücken, zu beruhigen? Da kann man gar nichts tun, denke ich mal. Das nehme ich denen gar nicht mal so übel. Aber die hätten zuerst den Krankenwagen rufen müssen und dann meine Eltern. Und nicht erst meine Eltern und dann den Krankenwagen. Ja, aber währenddessen verging eine kostbare Zeit. Währenddessen hat die Kuh immer noch auf dich eingetreten? Davon weiß ich gar nichts mehr. Du warst dann bewusstlos? Ich war bewusstlos. Mhm. irgendwann kam dann mal der Krankenwagen. Irgendwann. Da weiß ich gar nichts mehr von. Wie schwer warst du? Sobald meine Eltern mir das erzählt haben, 3 Tage später im Krankenhaus aufgewacht. 3 Tage später erst. Welche Verletzungen hast du davon getragen? Ich sitze inzwischen im Rollstuhl. Ich bin querschnittsgelähmt. Also mein Leben ist total kaputt. Wann war das eigentlich gesagt? Das war 99 im September. 99 im September. Ja. Daraufhin lag ich 4 Monate im Krankenhaus. Ja. Sprich bis in Januar. Und das ist auch nicht... Und die konnten da nichts mehr machen. Dann bin ich quasi in der Spezialklinik in Meerheim. Die sind halt eben mehr darauf spezialisiert als in Gummersbach. Und die haben versucht, was zu retten, aber es ging nicht. Und niemand weiß, was mit der Kuh war? Die Kuh, die ist eingeschläfert worden. War die denn danach ruhig oder war die weiterhin verrückt und? Die war ganz ruhig, ist zu ihrem Futter gegangen und hat Heu gefressen. Also wir haben quasi mal mit ein paar Bauern noch gesprochen und die denken, das war der falsche Umgang mit den Mietern. Weil die hatten Mieter zu der Zeit bei uns auf dem Bauernhof. Und wir denken, diese Leute haben die Kuh schlecht behandelt oder allgemein alle Kühe. Deine Eltern haben heute immer noch als Hobby einen Bauernhof? Ja, und weiterhin, aber ich war seit diesem Vorfall nicht mehr da. Also noch kein nicht mehr in die Nähe einer... Nein, auch wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, ich darf nirgendwo vorbei, wo Kühe sind. Da gehe ich kaputt. Auch eine sehr schlimme Geschichte. Da fange ich das Heulen an und... Ja. Was machst du? Du bist 19 Jahre alt. Was machst du so? Hast du noch eine Ausbildung gemacht oder? Ich habe jetzt wieder mit dem Abitur angefangen, was ich eigentlich vorhatte. Ja. Ich bin jetzt wieder in der 11. Klasse. Ich bin quasi der Älteste da. Aber willst Abitur nachmachen und vielleicht irgendwann... Ich will Abitur machen, studieren. Studieren. Was möchtest du studieren? BWL. BWL. Lieber Thorsten, dann wünsche ich dir von Herzen viel Erfolg. Ja. Und dass du die Sachen jetzt durchziehen kannst, die du dir vorgenommen hast. Und ich finde auch gut. Das größte Problem ist, ich kann meinen Sport nicht weitermachen, das macht mich. Das ist das größte Problem, was ich habe. Ja. Aber gut, dass du dich entschieden hast, das Abitur nachzumachen und auch wieder... Ja, weil ich habe auch den Willen, das Abitur zu machen. Genau, ja. Alles Gute von Herzen. Ja. Auf Wiederhören, Thorsten. Ja. Auch dir alles Gute. Dankeschön. Und tschüss. Tschüss. Dankeschön. Jetzt habe ich den Markus hier. Noch 23, Markus nicht mehr da. Dann den Benjamin. Hallo? Ja, hallo Domian. Benjamin, 19 Jahre alt, hallo. Ja, 18, ich habe mich vorhin versprochen, aber egal. Ja, jetzt haben wir leider nicht mehr so ganz viel Zeit, aber erzähl mal ganz... Okay, also ich war 5 Jahre alt. Wie? Ich bin dann. Ich war 5 Jahre alt. 5 Jahre alt, ja. Und ich war mit meinen Eltern auf dem Schützenfest, mein Onkel war damals im Reitverein. Und ich stand dann bei meinem Onkel, wie gesagt, und hab zu meinem Vater gesagt, dass ich das Pferd gerne streicheln würde. So, und ich bin dann halt in die Nähe des Kopfes gegangen, hab das Pferd gestreichelt auf der Schnauze. Und dann hat das Pferd ausgetreten und direkt meine Augenbrauen getroffen, das heißt mein Auge. Dein Auge. Mein Auge. Das Auge ist weg. Nein, ist nicht weg. Zum Glück. Es hatte keine Hufeisen. Sonst wäre ich jetzt blind gewesen. Nur damals war es halt so, man musste nur ein Stück Knochen entfernen. Ist nicht sehr viel. Man merkt nur eine kleine Lücke, wenn man... Also ein Stück Knochen an der Stirn. Richtig, genau. Ja. Genau. Welches Auge war es? Das rechte, das linke? Ja, das rechte. Das rechte Auge. Ja. Da warst du 5 Jahre alt. Ich war 5 Jahre alt. Ein Tritt vom Pferd bekommen vors Auge. Richtig. Und Glück im Unglück gehabt, wenn es behuft gewesen wäre, dann wäre das Auge weg gewesen. Richtig, genau. Hast du irgendwelche Schäden davongetragen? Kannst du irgendwie vielleicht schlechter sehen auf dem Auge? Oder? Am Anfang war es erst so, konnte ich erst schlechter sehen, aber es ist dann halt wieder normal geworden. Also ich habe jetzt wieder, ich kann ganz normal wieder sehen. Ja, aber das hat natürlich für so einen kleinen Jungen auch einen großen Schock ausgelöst, sicherlich. Richtig, ne? natürlich. Aber es ist noch alles gut gegangen gegenüber den Geschichten, die wir gerade gehört haben. Ne? Ich, ja. Kann man Gott sei Dank sagen. Zum Glück. Ja. Gut, Benjamin. Alles gut weiterhin. Danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Unser Thema, ein Tier hat mein Leben zerstört. In der Technik war Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da um 1 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Da können wir uns über jedes Thema unterhalten, über das ihr gerne reden wollt. Ich wünsche eine gute Nacht und sage Tschüss und Bye-bye. Bis morgen.